Im nächsten Track hören Sie einen Dialog. Zwei Nachbarn unterhalten sich darüber, wie man einen Garten anlegen kann. Die beiden haben unterschiedliche Meinungen und tauschen ihre Argumente aus. Hören Sie nun, wie man Argumente formulieren kann. Wiederholen Sie die Redemittel nach dem Signal. Ich bin der Ansicht, dass... Gerade bei einem Garten ist es wichtig, dass... Ein weiterer Aspekt ist, dass... Wenn Sie eine andere Meinung haben, nennen Sie Ihr Gegenargument zum Beispiel so. Ein Nachteil ist aber, dass... Nur, man darf auch nicht vergessen, dass...